Band 2, Kapitel 17 von Julian der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ralf Stegelmeier, Lübbecke. Julian der Abtrünnige von Felix Dahn. Band 2, Kapitel 17. Der Nordgau der Bataver stellte ungefähr 1100 Speere. Außer diesen hatte sich eine Gefolgschaft von 80 Helmen um den jungen Königssohn geschart, der sie beritten gemacht und auch vielen seiner Herbernleute Rosse geschenkt hatte. So verfügte er über beinahe 300 Reiter neben etwa 900 Fußkämpfern. Sofort nach seinem Abschied von den Königen, noch in der Nacht, zog er mit seiner kleinen Schar aus dem laut lärmenden Lager gen Nordwesten. Es war die letzte Nacht des Vollmonds. Am nächsten Tage trat der Neumond ein. Der Jüngling atmete auf, so wie er aus dem tosenden Lager und dessen ungleichen Beleuchtungen, bald rotes Reisigfeuer unter weißem Qualme grell vorbrechend, daneben die dunklen Schatten der Zweighütten, herausgeritten war in die feierlich schweigende Stille des weiten Blachfeldes, gleichmäßig übergossen von dem bleichen, geisterhaften Licht des Mondes. Weit voraus ritt der Königssohn die Legionenstraße gegen Zabern zu. Er war in tiefes Sinnen verloren. Wie viele habe ich schon ihre Weisheit auskramen hören über jenes bleiche Gestirn. Unsere weisen Frauen, keltische Druidinnen, die Priester der Selene, christliche Kirchengelehrte, chaldäische, ägyptische Sternenkundige. Wie viele Lehrsätze oder Märchen. Jeder glaubt an seinen Lieblingswahn. Und noch wohl ihm glaubt er an einen solchen. Wahrheit aber? Was ist Wahrheit? Fragte jener vielgescholtene Pilatus. Und doch, ich weiß noch heute keine klügere Frage. Wahrheit ist aber, dass ich hier reite, mein gut Rösslein unter mir, den raschen Rappen, mein gut Schwert an der Seite. Wahrheit ist, dass ich es heiß liebe, dies törichte, verblendete, undankbare Volk der Franken. Wahrheit ist, dass uns der Römer ans Leben will. Und Wahrheit endlich, dass sich darüber alles in mir aufbäumt. Liebe und Hass und Stolz und Trotz. Und dass mein ganzer Mensch dagegen schreit, nein, Römer, du sollst nicht, solange ich atme. Das ist Wahrheit, und das ist mir genug. Hui drauf! Und er gab dem Gaul den Sporn und trabte schärfer aus. Nach Mitternacht, gegen Sonnenaufgang, schien der Westwind das Gewölk zusammenballen zu wollen. Aber der von der lechzenden Erde erwartete Regen blieb aus. Wohl zuckte es unaufhörlich in der Ferne, im Nordwesten, dort, wo Zabern lag. Aber nur ein einziger roter Blitz ward, kurz vor Tagesanbruch, begleitet von einem mächtigen, weit durch die Himmel hinrollenden Donner, der sich des grollenden Mahns nicht ersättigen zu können schien. »Habt ihr es gehört?« sprachen die Reiter des Königssohns untereinander. »Das bedeutet was, nicht, o Herr?« fragte ihn der Jüngste des Gefolges, näher an den Führer heranreitend. »Es bedeutet was, wenn Vater Dona redet, nicht?« Merowech zuckte die Achseln. »Leider redet er so undeutlich. Hast du verstanden, was er sagen wollte?« »Nein, aber etwas muss es doch bedeuten, wenn es donnert?« »Gewiss, dass es geblitzt hat.« »Halt, siehst du! Bald wäre dein Pferd gestolpert über diese Wegwurzel, fiel ich ihm nicht in den Zügel und riss es auf. Siehst du, Jung Friedibert, das kommt davon. Achte auf deinen Weg auf Erden, nicht auf das, was so hoch über dir am Himmel umherlärmt.« Alsbald ging sie in glühenden Morgenwolken hinter ihm auf, die Sonne des 17. August, blutigrote Strahlen werfend auf das Lager der Alamannen da unten in der Niederung gegen den Rhein. Unwillkürlich kamen bei dem Anblick des leuchtend auftauchenden Sonnenballs dem germanischen Schüler der griechischen Poesie ein paar griechische Verse aus einem jüngeren mystischen Dichter. »O Helios«, sprach er vor sich hin, »du unbesiegter Sonnengott, so rein, so fleckenlos gehst heut du wieder auf. Was magst du alles schauen müssen heute noch? Was mag dein letzter Strahl erspähen, wann du singst? Vielleicht auch mich, o unbesiegter Sonnengott, siehst du mit dir hinunter zu den Schatten gehen.« »Horch«, flüsterte einer der nächsten Reiter Friedibert zu, »der Herr singt Zauberlieder, gewiss Siegessprüche, der Sonne entgegen.« »Mag sein, Er hatte heim in der Halle Rollen mit krausen Runen, daraus liest er zuweilen. Das klingt dann ähnlich, aber sonst hält er nicht viel auf Zauber. Ich hab ihn auch noch nie opfern sehen. Das vollreife Getreide wogte, die schweren Ähren senkend, im Morgenwind, auf den Feldern zu beiden Seiten der breiten Legionenstraße. Leichte gerippte Morgenwolken zogen von West nach Ost, zart rosa überhaucht. Aus einzelnen fernen Gehöften stieg kräuselnd der Rauch. Und die Lerche hob sich trillernd aus dem taufeuchten Korn. Sie war so feierlich, die Landschaft im Morgenlicht. Merowech befahl nun seinen Reitern, ihm in scharfem Trab zu folgen und dem Fußvolk so rasch als tunlich nachzurücken. Einen seltsamen Gegensatz zu der friedlichen Stimmung des Gefildes und der Stunde bildete die waffenblitzende Reiterschar, die da rasselnd, klappernd und klirrend dahinsprengte, die Gefolgschaft, lauter erlesene Leute, in bester Ausrüstung dicht hinter dem Gefolgsherrn. Der gleiste nicht in glänzender Waffenpracht. Seine eherne dunkle Sturmhaube zierte kein Helmschmuck. Zwei mächtige Rabenflügel, die ihm der Vater beim Abschied darauf gesteckt, hatte er gleich nach dem Abreiten abgelegt. »Ich bin mir mein eigener Wodan«, sprach er dabei. Das langwallende, dunkelblonde Königshaar der Merowingen rollte ihm auf die jugendlichen Schultern. Die glanzlose, vortrefflich gearbeitete Brünne von spanischem Erz war ein Beutestück aus dem Lager Barbatios. Darunter hervor reichte das blaue Wollwams bis an die Knie. Der leichte, runde Reiterschild wies auf dem Buckel die merowingische Hausmarke, die Rune M über dem aus dem Meer sich hebenden Drachen. Den Speer trug er über dem Rücken geschnallt an einem Lederriemen, denn er brauchte jetzt die Rechte. Er las, sobald sie bei steigendem Weg aus dem Trab in Schritt übergingen. Er forschte in einer halb verbrannten römischen Straßenkarte, die er in der Asche Straßburgs gefunden. »Kein Zweifel«, sagte er zu sich selbst. »Hier muss er kommen. Ohne Straße, querfeldein, durch Korn und Gestrüpp und Sumpf zieht kein Römer her, wenn es nicht muss. Zwei Legionenstraßen hat er zur Verfügung. Die längere, fast 27 römische Meilen, etwa 11 Stunden über Brumat im weiten Ausholen nach Ost. Dann diese kürzere, 21 römische Meilen, nur wenig mehr als 8 Stunden, geradewegs von Nordwest nach Südost. Er muss diese hier wählen. Auf jener würde er Gefahr laufen, von uns in der Flanke gefasst, von seinem einzigen Rückhalt, Zabern, abgeschnitten zu werden. Also hier ihm entgegen. Und dem Gelände abgewonnen, was sich von Vorteilen noch etwa gewinnen lässt. Ich erinnere mich einer Stelle, dort, hinter der Wasserleitung nach Straßburg. Er pfiff hell. Da folgte ihm lustig, wie er wieder antrabte, die ganze Schar. Bald war der Musaubach erreicht, den die Legionenstraße in einem Hochbau überschritt. Hier ließ er halten, schickte Boten seinem Fußvolk entgegen und andere bis in das Lager zurück, die dringend zum eilenden Aufmarsch treiben sollten. Er selbst flog mit wenigen Begleitern die Höhe hinan, die heute Hürtigheim trägt. Von hier war die Straße nach Zabern, zuerst in ihrer Senkung, dann in ihrem Anstieg bis Küttolzheim etwa eine Meile weit deutlich zu überschauen. Nichts konnte von Zabern her hier unvermerkt herankommen. Nach längerer Umschau befahl er Friedibert und 4 anderen seiner Bestberittenen hier zu halten, scharf auszuspähen und das erste Auftauchen des Feindes eiligst zu melden. »Ich selbst«, sprach er zu der Spähe Wacht, »ich jage zurück zu dem Herzog, ihm zu raten, wie er da unten, hinter uns, die Scharen verteilen möge. Denn da unten, in jenem Gelände«, er deutete weit mit dem Speere, »wird die Schlacht gewonnen und verloren.« Ende von Band 2, Kapitel 17.